himmlischen Glanz erfüllt, wird ihn keine Nacht verhüllt, wird ihn keine Nacht verhüllt. Was des höchsten Glanz erfüllt, wird ihn keine Nacht verhüllt, was des höchsten Glanz erfüllt, was des höchsten Glanz erfüllt. Was des höchsten Heiliges Wesen sich zur Wohnung auserlesen, zur Wohnung auserlesen. Was des höchsten Glanz erfüllt, wird ihn keine Nacht verhüllt, wird ihn keine Nacht verhüllt, was des höchsten Glanz erfüllt.